Der Mond ist aufgegangen und die Untoten kommen aus ihren Grüften, sind gerade eben aufgewacht. Den richtigen Moment, um wegzugehen, hab ich verpasst. Nun ist es auch schon wieder weit nach Mitternacht. Hol die Stöhnen aus den Boxen auf die Frage von den Beatles: Why do we do it on the road? Weiß hier niemand eine Antwort, hier in dieser Schattenzone zwischen halbem Leben und dem Tod. Sie feiern heute den Verfall und träumen von vergangenen Zeiten, und sie sind in ihren Sprüchen nochmal groß. Ängstlich achten sie darauf, dass alle kühnen Pläne bleiben, was sie bleiben sollen. Folgenlos. Da sitzen sie geschmückt mit Attributen ihrer längst vergangenen großen Zeit und die verschlissen abgelebt. Ihr Elend nur betonen, weil der Grabgeruch von Misserfolg und Hoffnungslosigkeit an ihnen klebt. Erich liebt den alten Filmen, er sieht wie ein Frauenmörder aus und kommt sich selbst wie Humphrey Bogart vor. Und wie Clark Gable mischt er sein Parfüm mit einem Tropfen Pisse, ein dezenter Tupfer hinter jedes Ohr. So glaubt er, macht die Frauen heiß, er sieht sich um und sucht ein Opfer, aber seine trüben Augen finden bloß Ilse, die ist nicht zu haben, und so bleiben alle seine Mühen so wie immer folgenlos. Ilse war mal eine Schönheit, kommt aus gutem Hause und von ihrem Vater schon als Kind missbraucht. Ist sie aus einem Meer von Schuldgefühlen und Entsetzen vor der Gier der Männer nie mehr richtig aufgetaucht. Wollten Nonne werden als Braut Jesu reine Liebe finden, aber die Vermählung fand nie statt. Sie floh aus der Kirche an dem Tag, als Christus sie vom Kreuz herunter mit den Blicken ausgezogen hat. Die Flaschenpost, die niemand findet, ungelesen untergeht, so rettet sie auch nicht ihr fest verkorkter Schoß. Vor dem Versinken hier in diesem Ozean von Schmutz, von Säufern, Huren kaum bemerkt und folgenlos. Die Hitze steigt, der ausgestopfte Iltis bleckt die spitzen Zähne. Er bewegt sich und er sträubt sein mürbes Fell. Der Ventilatorwind verwirbelt Milben überall im Raum und Tote streiten sich und Frauen lachen gell. Schweiß und Blut uns bilden Tropfen an der Decke und die fallen mal in meinen Nacken und auch in mein Bier. Schon graut der Morgen und Franziska kommt, hat alle ihre Rosen fast verkauft, aber die letzte schenkt sie mir. Eine Zombie-Rose ohne Dornen, die nicht sticht, nicht duftet. Ich bin müde, gebe mir jetzt einen Stoß. Ich geh zum Hafen, atme dort den frischen Wind vom See und hoffe, diese Nacht bleibt für mich folgenlos.